Das Bier ist schön kühl, Frank, im Kühlschrank, schön kühl, Frank. Das Bier ist schön kühl, Frank, im Kühlschrank, schön kühl. Dann trink es, Andreas, Andreas, dann trink es, Andreas, Andreas, trink's aus. Herzlich willkommen hier im Draußenstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 198, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Seid ihr gut behütet? Falls nicht, besorgt euch einen Hut. Es wird ohnehin viel zu wenig Hut getragen. Aber was, wenn der Hut nicht passt? Ich habe neulich online einen schicken Fedora zu einem moderaten Preis gefunden. So einen wollte ich immer schon mal haben. Logischerweise gibt's den in diversen Größen. Deshalb habe ich kurz die Holde nebst Bandmaß bemüht und hatte kurz darauf einen Wert für meinen Kopfumfang. Dumm nur, die passende Größe deckt einen Bereich von 2 cm Umfangsunterschied ab. Sprich, ist der Kopfumfang an der oberen Grenze, passt der Hut gut. Ist er allerdings an der unteren, ist der Hut viel zu groß. Das Paket kam, ich öffnete es, entnahm den Hut, schaute ihn an, bewunderte die schöne Arbeit und setzte ihn auf. Mein Kopf verschwand im Hut und die gute Laune am Boden. Zu groß. Und nu? Eine Größe kleiner würde nicht passen, denn der wäre zu eng. Eine kurze Internetrecherche eröffnete mir 2 Möglichkeiten. Erstens, den Hut zurücksenden, eine Nummer kleiner ordern und einen Hutspanner mitbestellen. Damit und unter Zuhilfenahme von Wasserdampf könnte man einen Hut bis zu 1 Zentimeter weiten. Das wäre in meinem Fall aber immer noch grenzwertig. Möglichkeit 2. Korkstreifen bestellen. Diese steckt man unter das innenliegende Hutband und auf diese Weise reduziert sich der Umfang. Allerdings würden 2 Streifen in meinem Fall nicht genügen. Auch käme es auf die Dicke an. Alternativ oder zusätzlich könnte man Abnäher in das Hutband machen. Ich habe mich für einen 10er-Pack Korkstreifen entschieden. Die kamen 2 Tage später und ich legte 2 innen zwischen Hut und Hutband. Die Streifenlänge beträgt 2 cm, die Dicke ca. 2 mm. Der Hut war immer noch zu groß. Ich legte 2 weitere Streifen ein und dann passte er. Er saß nicht stramm, aber ich konnte mich vorbeugen, ohne dass er mir vom Kopf fiel. Angeblich soll der Hut mit der Zeit durch Feuchtigkeit, Hitze und Schweiß enger werden. Ja, und schwitzen kann ich, die älteren HörerInnen erinnern sich. Wenn das passiert, kann ich einfach den einen oder anderen Korkstreifen entnehmen und gut. Ebenso, falls das Fell im Winter dichter wird oder man eine stylische Bandana drunter tragen möchte. Ungeachtet der Tatsache, dass ich derart ausstaffiert ohne Zweifel relativ albern aussähe. Doch ist der Ruf erst ruiniert, dann lebt es sich ganz ungeniert. Ist man dann albern ausstaffiert, ist trotzdem niemand interessiert. An die Hutkrempe schnipsend aufgenommen. Apropos Hut. Kürzlich haben meine Holde und ich Franks Holde und ihn besucht. Die podcastale Bauabnahme des Backhausschen Gartenhauses und der Veranda stand noch aus. Wir haben viel geklönt und wurden hervorragend bewirtet. Auch gab es Bier aus Rosenheim. Danke an dieser Stelle. Das war schön kühl, Frank. Ansonsten war es draußen recht warm, doch gut behütet war es auszuhalten. Hört selbst. Töten, töten. Die Wespenmörderin. Meine Holde. Websiert die. Die will die jetzt fangen und dann töten und dann ist alles gut. Ich töte sie nicht. Ich nicht. Wenn das einer machen möchte, soll er das tun. Ich will, dass er nicht dahin geht. Die fliegt jetzt gleich weg und die kommt dann wieder, wenn es Bier gibt. Hey, Glitter, eine Schneekugel ohne Schnee. Ja, oder ein Glas der Ruhe. Ein Glas der Ruhe, wenn da die Wespe drin wäre, da wäre auch sehr ruhig. Dann dümpelt die dann so durch den Glitter, das wäre schön. Mit Öl und... Nee, Duschgel. Duschgel? Es hätte ein bisschen mehr Duschgel drin sein können. Da ist sie wieder, jetzt vor dir. An deinem Arm. Ich kann an meinen Arm trennen. Hau das jetzt nicht so drauf, dann ist nachher das Glas und alles andere auch kaputt. Oh. hatte ich das ja auf den Tisch gemacht. Wow, super. Ja. Ja. Natürlich. Guck mal hier. Wir haben doch hier extra so. Und was machst du dann mit dem? Erstmal furchtbar schütteln und dann. Die ist jetzt bei meinem Glas. Nimm sie auch mit dem Glas mit. Ah, supi. Ja, aber dann kommt sie ja wieder. Die, sie wiederkommt. Ja, die ist schon hinter dir. Sitzt sie da oben. Auf der Klemme. Du musst hier, schon weitergehen. Ja, so. Ja, die weiß, wo das wann ist sagst du, fährst du? Weil dann kannst du ja das vielleicht mit im Auto und dann lässt du die in Köln raus. Oder wo auch immer. Ja, in Köln raus, dann ist das super. Ja. Knaller. Ich fahre nur bis Ründerbrot, dann schafft sie vielleicht noch zurück. Ah, jetzt ist er hinter dir. Nee, vor dir. Nee, neben dir. Nee, bei dir. Hinter dir. An der Scheibe, an der Paprika, an der. Katastrophale Zustände. Ja, zündest du jetzt Kaffeesatz an? Nee, einfach mal eine Stellung. Jetzt ist mal das geholfen. Kaffee und Rosmarin. Ach so. Also Kaffeesatz brennen wir immer ab. Das hilft. Ja. Oder wir stecken in Zitronenscheiben ja, aber Nelken rein. Hilft immer nur eine halbe Stunde und dann ist auch wieder gut. Dann wird es nelkös. Schnapp die Blume weg. Ja, ich wollte gerade fragen, wie mag es funktionieren, aber okay. Jetzt so, pop! Ich wollte das Ding neu, wo ich das im Netz kauft, Netz zeigen, und hatte nicht richtig hingeguckt und halt mit der Seite, guck mal, hab's immer erst platt gedrückt. Ah, man, bist du das. Hör mal, Frank, das Wasser ist aber nicht kühl, Frank. Nicht? Nee, das wird langsam warm. Willst du da lieber an, der Riss? Ja, vielleicht nachher. Wir schauen mal. Also noch geht's, aber... Oh, aber das bitte nicht anzünden, ne? Ja, ich wollte es gerade. Oh, nee. Aber ich soll nicht. Nee. Ich soll den Kaffeesatz nicht anzünden. Magst du das nicht? Magst du das Geruch vom Kaffeesatz nicht, wenn der brennt? Ich hab das mal ausprobiert. Der brennende Kaffeesatz, der vertreibt nicht nur Insekten, sondern auch Besuch. Habe ich festgestellt. Aber wenn der Besuch den brennenden Kaffeesatz, also den Kaffeesatz anzündet, dann tut ist das selber so, schuld, ne? Ne, das dann ist doch. Also ich mache sowas gerne. Was denn? Ich bin zu fett. Ich komme hier nicht raus. Ja, ihr habt hier einfach diesen viel zu weit Anja, geschoben. Wir brauchen Filzgleiter für unter die. Ich habe gerade gedacht, Rollen unter. Nee, Rollen? So. Rollen ist am Rindchenweg zu gefährlich. So. Ja, so mit dem Ding so wuh, und dann unten. Auf große Bildsteintour. Ja. Ich hol mal noch einen Schlüssel für die Bude, sonst. Ja, sonst können wir die Bauabnahme gar nicht vernünftig machen. Nur von außen ist ja auch irgendwie blöd. Nee. Von außen sieht man ja, ist ja schwedenblau. Es ist Sonntag, der 11. August 2024, 15.45 Uhr. Sind die echt schon hier? Wir gewesen, die machen Westen? Beim Frank eine ja Bauabnahme. Er hat gerade den Schlüssel zum Gartenhaus geholt. Da klimpert er schon. Und wir haben festgestellt, Frank, hast du das Wasser jetzt kühl, Frank? Ich glaube schon. Gut. Hast du eigentlich... Das ist jetzt schwedenblau? Das ist jetzt taubenblau. Taubenblau. Es müssen schwedische Tauben sein. Taubenblau. Also es ist eigentlich eher so ein schwedenblau, finde ich. Schwedisch-taubenblau. Aha, mit weiß. Dann haben wir im oberen Teil ein dunkles irgendwas. Taubengrau. Grau. Taubengrau. Mhm. Der Plan, eigentlich hat man erst vorgehabt, das weiß zu streichen. Nee. Dann bin ich irgendwo vorbeigelaufen, wo ich gesehen habe, was passiert, wenn Wasser vom Alu untertropft. Auf dem Weiß. Auf den ja, das sieht aus wie von einem Arbeitskollegen unterm Spiegel an seinem Fiesta. Das sieht richtig scheiße aus. Genau. Habe ich ihm auch gesagt, aber das interessiert ihn nicht. Ja, der hört zum Glück meinen Podcast nicht. Da kann ich das jetzt sagen. Das ist. Aha. Und du hast da hinten ein integriertes. Auf was hast du das denn gebaut? Jetzt warte mal, jetzt muss ich erst mal gucken. Also das sind das hier Metalldinger, auf denen der steht? Nee, das ist irgendein recycelter Kunststoff. Ah. Und die Sips sind in zwei verschiedenen Längen drin. Mhm. Die haben teilweise 1 Meter lange, wie nennt man das denn jetzt, Stehlen da rein gemacht. Reingekloppt oder? Ja, ja, genau. Wahrscheinlich, ne? Und 75 Zentimeter. Also in den beiden Längen waren die hier unterwegs. Aber die sind jetzt nicht in sich geschachtelt, sondern also da ist jetzt kein Rohr in einem Rohr oder so? Nee. Das sondern das sind feste Dinger und genau. Die werden dann so lange gekloppt, bis das passt oder oben abgesägt. Genau, die haben hier einen Laser hingestellt. Ah, okay. Und dann hatten die so einen akkubetriebenen Hammer. Aha. Hat er da oben drauf gesetzt. Und dann konnte er an dem Hammer sehen, wenn er die Tiefe hatte. Und dann hat er das Ding einfach abgeschaltet. Ah, okay. Genau. Also quasi so eine Elektroramme so für so kleines was, genau. Zeug. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4 mal 1, 2, 3, 4, 5. Boah, das sah eben aus mit diesem Regenrinnchen. Das ist ja braun. Das ist taubenbraun, ne? Das ist, ja, wenn... Taubenbraun. Von ja, hinten raus, genau. Mhm. Also von vorne sah das aus wegen dem Dreck, der da hochgespritzt ist. Ja. Also wenn du von vorne so unten durchguckst und ich siehst, dass diese ganze Regenrinne braun ist, dann sieht das aus, als wäre das irgend so ein verrostetes Ding. Und dann habe ich mir gedacht, ach, so meine Fresse... Und so jung und schon so verrostet, hat er dann ein altes Rohr genommen. Na, ich hab da noch was vorbereitet. Genau, ich habe da noch was liegen. Das ist Plastik, ne? Das ist Plastik, ja. Ist aber auch nicht kühl, Frank. Das ist schweineheiß, wenn du da dran packst. Das ist richtig heiß, ja. Ja. Kann man auch da kannst du quasi einen Warmwasseranschluss, da, wenn die Sonne drauf ist und es regnet. Oben drauf ist ja so eine schwarze Folie, ne? Da könntest du auch hast du das gestrichen? So eine Schlinge. Ja, sicher haben wir also das. Also ich finde hier vorne ja Stellen, die sind noch weiß, aber an der Regenrinne, das Braun ist jetzt auch noch taubengrau. Auch das, ja. Mhm. Wir haben da großzügig, hier fehlt auch Farbe. Und hier an der unteren Kante, da musst du noch mal, weil diese Kante, ja. wenn du da nicht, dann zieht da Wasser rein, dann okay. Hast du da sehr schnell Gammel. Ja. Ne? Dann fängt das an zu pilzen. Also zum Glück haben wir noch ein klein wenig Farbe übrig. Mhm. Ja. Die gibt es ja nur in so großen Gebinden. Das war ja schön. Demnächst vielleicht über die Sägekante mal so, ja, einfach nur mal so mit der Feile einmal so über die Kante gehen. Also von außen nach innen. Dann bricht der Span und reißt nicht nach oben weg. Ja. Kann man jetzt auch noch machen. Dann einmal über die Kante. Hier an die Kante musst du sowieso noch. Ja, genau. Ja. Das hier sieht ja fast aus, als wäre das einstellbar. So Winkeleinstellung so was, ne? Für. Ja. Mhm. Ja, schön. Holzig. Klingt holzig. Und die sind ja so teilweise eingeschnitten, damit die alle so schön ineinander greifen. Genau. Oder so. Und hier ist eine Ecke abgebrochen, die hat man wieder dran geklebt. Nein, ist ein Scherz. Und das ist jetzt schon so fertig. Ist aber Nadelholz, ne? Hier irgendwie so Fichte oder Douglasie Fichte. Oder? Ja, ja. Aha. Ja, Fichte, irgendwas. Ah ja, innen kann man ja gleich gucken, ist ja noch roh. Ja. Innen ist ja Rohmaterial. Ja, schön. Gartenhütte. Was hat die? 2x2 Meter? 3x3. 3x3. 3x3? 3x3 innen, ja. Boah, ja, ja, okay, stimmt. 3x3. Aha. Doppelflügeltor. Mhm. Ja. So. Darf man da reingehen oder hast du Angst, dass der Boden verkratzt? Nein. Boah, das ist aber schweineheiß hier drin. Das ist ja gar nichts kühl, Frank. Nee. Boah. Hölle. Nee, ich muss hier wieder raus. Ich sterbe hier. Das kannst du auch als Sauna nehmen, Alter. Und das hier ist so ein Ding, damit die nicht auseinandergehen, ne? Genau, aber halt trotzdem, also das ist hier nur handfest angeschraubt. Ja, ja, klar. Damit sich das ein bisschen bewegen kann. Ja, sonst reißt das. Genau. Aber das ist cool. Die haben die haben bei der Hölle, ist das heiß da drin. Ja. Die haben bei dieser Giftbox, die ist ja ähnlich aufgebaut, hier auch in diesem, ne? Das ist so... ein bisschen ist wahrscheinlich die etwas kleinere Variante als der hier. Da haben die draußen so Dinger und da ist so ein Draht mit so einer Feder. Ah, okay. Und das haben sie damit gemacht. Dann, okay. Da hält das so eine Gewindestange mit Federn dran zusammen, aber okay. Ja. Ja, das ist ja vom Aufbau her, ist das ja das ging simpel. Rucki-zucki. Ja. Die sind ja alle gleich lang, bis auf oben jetzt die Dinger, die oben in das Dach reingehen. Dann sehr, das geht sehr ja fix. Schnell. Ja, bis auf die Nagelei dann hier, ne, außen. Ja, haben die mit dem Automaten genagelt. Ja, so sieht er doch aus. Ja. Ah, das ist schön hier so. Ich finde das ja schön. Ne? Das ist so, als wenn du die Knarre so, ne? So umklappen, dann und dann zack. Buff. Ja, wieder Verschluss am Repetierer. Schön. Mhm. Ja, und dann, ich meine... Aber du kannst es echt, im Sommer kannst du es als Sauna nehmen. Absolut. Und wahrscheinlich im Winter als Ja, da machst du ein kleines Öfchen rein, das ist ja super. Ja. Machst einen kleinen Ofen rein, hier heizt ein bisschen auf, dann kannst du direkt raus in Schnee, so fupp. Genau. Drin. Ja. Was haben die denn da unten? Das ist jetzt ja nicht mehr deins, ne? Genau. Das ist jetzt dem anderen. Hat er da jetzt Richtig. Hier ein Trafohäuschen oder der was hat, ist das? Der hat ein Trafohaus gebaut. Mhm. Mit Regenrinne. Das ist auch halt so ein Gartenhäuschen. Ja, das sieht aber scheiße aus. Und hat da alle möglichen Rummel drin stehen. Ja, das sieht aber scheiße aus. Was, was hat das? Das ist so 2 Meter mal 1,50 oder genau. was? So weit Lächerlich. Ja. Sieht ja kacke aus. Das ist, da hat noch nicht mal die Schubkarre reingepackt, die liegt jetzt draußen da rum. Das, nee. Ne, die passt doch nicht mehr rein. Ja, da habe ich mir das gedacht. Das Ding ist voll, ne? Aber was willst du da auch reintun? Ja. Mein 2 Meter mal, ja. mal 1,50, das ist ja... Der... Der kam zu mir und meinte, er wird da jetzt so ein Häuschen bauen, weil ja, er hätte noch eine Garage angemietet. Ah, und die kommt jetzt auch hier hin. Und den Inhalt von der Garage, den wird er dann da reintun. Da habe ich gedacht, ja gut, dann. Und dann sah ich, was er da baut und habe gedacht, war eine kleine Garage. Ja, war für ein Bobbycar. aber das ist ja so eine Blechbude, ne? Ja. Sieht ja echt nach Blech aus. Komplett Blech. Da drin ist auch nicht Kühlfrank. Nein. Ah. Definitiv da, nicht. Da drin ist ziemlich warm. Mm-hmm. Ja, sieht man schon. Satzzeichen. Aber gut, dass wir Hut tragen, ne? Hut? Ja, dass wir Hut tragen. Ne? Gut behütet ist immer ganz wichtig. Dieser Hut ist gut. Weil kein Hut tragen ist immer scheiße. Wir würden auch jetzt sonst Schäden davon Schäden, tragen. Genau. Uns würden die Haare verbrennen und dann, ja. Das hakt ein bisschen, ne? Hat sich verzogen? Ja, das ist so ganz leicht. Ganz leicht verzogen schon. Aha. Holz arbeitet ja im Gegensatz zu mir. Ah ja, netter Scherz. Ja, musst du unten einfach nur mal... Vielleicht einmal mit dem Hobel... Nee, gar nicht. Entlang. Nee. Guck mal, wenn du hier so guckst. Ne? So. Ja. Ne? Da schraubst du hier bei dem anderen da die Dinger ab. Ja. An dem unteren Scharnier. Nur an dem unteren. Ach so, und legst was bei, drunter. Ja. Legst nur ein bisschen was bei. Ja. Und schraubst da wieder fest. Ah ja, kannst genau. dieselben Löcher nehmen. Dann kommt die ist kein Akt. Und dann kommt die Tür ein bisschen so rüber und dann hakt die nicht mehr. Dann hast du. Ah, das ist cool. Supi. Das geht dann. Ja, super Idee. Danke. Ja, immer gern. Ja, dann. Zeitnah du musst umgesetzt. Die auch nicht, du musst das auch nicht komplett abschrauben. Es reicht, wenn du die ein bisschen löst und einfach seitlich ein bisschen was. Unten drunter kann, so ein bisschen was zwischenschieben. Ja. Irgendwas aus Hartkunststoff oder so. Und dann ist das okay. Also, Fenster lässt sich natürlich auch noch öffnen, aber leider nicht kippen. Ah, na, das ist doof. Das wäre cool. Ja. Dann könnte man nämlich so ein bisschen. Ja, aber ich meine, so eine Kippmechanik, die kostet ja so viel wie die Hütte. Ja. Ja, das ist bei Fenstern schwierig. Stimmt. Ja. Ja, boah, ist echt warm. Ah. Dabei war es heute Morgen so schön kühl, Frank. Tja, da machst du nichts. So, als die Bewölkung da war und alles. Und du kannst natürlich hier super drauf gucken. Und wie viel Schräge hat das jetzt? Also kann man ja gut sehen. Ne? Ja, das hat so, weiß ich nicht, 2 Grad. Zwei oder 3 Grad. Ja, ne? Genau. Mhm. Damit das Wasser in die richtige Richtung abläuft. Ja, so eine geklebte Folie ist das. Ne? Ja. Auch keine Teerpappe oder so. Da bist du ja nur dran, neu zu machen. Ja. Aber ich meine, klar, 2 oder 3 Grad, ne, machen schon den Unterschied zwischen Warm- und Kühlfrank. Das stimmt. Definitiv. Knaller. Ja, und in der Garage wird jetzt sukzessive leer. Aha. Da ja, ich meine, du hast da drin jetzt ja immer noch Tanzboden hier in der Hütte. Ja, das. Ja, darfst natürlich nichts reinstellen, was nicht warm werden darf. Genau. Ne? Das ist so, also wenn du da einen Rasenmäher reinstellst, der vielleicht schon, du hast aber einen Elektromäher. Ich habe ja ne? keine Benziner. Nee, wenn du einen Benziner drin hast, genau. dann ist ja der Tank relativ schnell leer. Und dann machst du vorne auf, gehst hier irgendwie mit der Kippe rein, ne, so. oder mit der Pfeife und dann hier Backdraft. Ja. Fump. Ja, ich meine, das brauchen wir jetzt. Und du Glück wirst nicht. Natürlich dann einiges so an Igeln runter haben. Reinstellen. Igel werden auch hier unter die Hütte ja, gehen. Ne? So. Das dürfen die ja auch. Ja. Genau. Ich denke mal, unter der Hütte ist auch Kühlfrank. Bestimmt. Also nicht so heiß wie innen drin. Ja. Das wird es schon bringen. Ganz im Gegensatz. Und du hast dann diese Isolierung nach oben im Winter, ne? Da werden die sich auch gut fühlen. Da machst du so auf 2 Seiten noch so ein bisschen Stroh drunter. Wächst davon unten? Nee, ne? Nee, das. Dass die Feuchte nicht dran geht? Also unten drunter kann eigentlich nichts wachsen. Ja. Am Rand, wo Licht hinfällt, ja. Aber unten drunter, aber es hat der Lehmboden drunter. Ne? Da ist jetzt kein Split oder irgend sowas. Ja, aber guck mal, wenn da jetzt was wächst, das geht ja alles kaputt bei der Hitze. Und das Einzige, was dann, wenn feucht steht, das sind diese Kunststoffpfosten. Ja. Und denen ist das ja egal. Denen ist das egal. Genau. Ja, ich habe ja den Zwinger oder da, ne, ja, oder den Ex-Zwinger, wir haben ja auch jetzt keinen, ja, ne, wir haben ja auch Kram drin, den haben wir damals auf so selbst gegossene Betonklötze gesetzt. Ne? Wirst du das hier noch irgendwie befestigen oder lässt du das jetzt so in der, ja, Schräge, wie das ist? Also die Schräge, die bleibt im Wesentlichen so, wie sie ist. Die wird nur bepflanzt. Ah, okay. Ne, dass die Pflanze das so ein bisschen hält. Ja. Also da habe ich einen Landschaftsbauer zugesprochen und noch einen Fachmann gefragt. Die sagen, das geht bei dem Boden, auch weil der nicht angeschüttet ist. Mhm. Ne? Ich hatte dann mir auch ein Angebot kommen lassen, wenn man jetzt hier so eine Mauer mit Pflanzsteinen macht. Mhm. Aber das ist mir zu teuer. Das mache ich nicht. Also das wird dann hier so ein bisschen angeschrägt. Dann habe ich ja noch die Platten von der Fläche, die hier vorher war. Die kannst du ja dran lehnen. Und die legen wir dann hier einmal so, ja, rum. Oder so. Hm. Zumindest von den beiden Seiten. An den anderen beiden Seiten säen wir Gras ein. Schrägen das hier so ein bisschen noch ab, sodass man hier mal noch so einen Campingstuhl vorgestellt kriegt. Und ja, dann kann man ja, und dann hast du hier deine Campinghütte. Genau. Kannst du hier, oder du machst da hier so eine Doppelmatratze rein, wenn du mal Besuch hast. Ja, genau. Ich sehe sie uns ab und an ausräumen, weil dann die Jugend drin feiern will. Was? Ich sehe sie uns ab und an ausräumen, die Hütte, oder teilweise zumindest. Ja, aber wie willst du das machen, weil du kriegst das ja drin feiern wollen. Ja, du hast ja keinen Platz mehr in der Garage, kannst das ja nicht auslagern. Ja. Dann steht alles draußen, ja, doch, dann feiern die und am nächsten Tag ist alles geklaut. Dann muss man halt sehen. Welche Jugend? Guck mal, jetzt sind wir im Schatten. Ja, ist schön hier, ne? Mhm. Merkt man. Mhm. Mhm. Schön kühl, Frank. Ja. Ja, das Holz, das zieht auch viel Feuchtigkeit weg, ne? Wenn das nicht so feuchtes Schwül ist. Und hier in deinem Feuerfass, das hast du jetzt zugemüllt mit irgendwelchem Zeug, das kannst du auch gar nicht mehr vernünftig anzünden. Doch. Du musst ja erstmal alles wieder rausschütten. Alles, nö. Oder zündest das so von oben nur an, dass das runterbrennt. Ja, ja. Aha. Da schmeiße ich von oben einen brennenden Klotz drauf und dann da tut das so schon sein Dings. Aha. Ja. Wird schon brennen. Was haben sie da vorne gebastelt? Das sieht ja aus hier bei dir. Eben ist hier einer, wir hatten hier geparkt und, ja, sind gerade hinten. Also wir sind ja außen rumgekommen, haben, ja, nicht geklingelt. Und da fuhr hier einer ohne E, ja, mit dem Fahrrad hoch, mit dem Mountainbike. Krass. Ja. Schnell? Im kleinsten Gang. Ja. Also es war sehr langsam. Ich wäre, ja, umgefallen. Ne? So. Da wäre die Rotationsenergie, ja, sehr, sehr niedrig gewesen. So, mal für alle anderen. Wir gehen jetzt hier mal die Straße hoch. Ich habe da oben so einen 87-jährigen Rentner wohnen. Aha. Wenn der mit dem Fahrrad hier raufknallt. Das ist echt herzallerliebst. Mit dem E-Bike, ja. Aber richtig, richtig cool. Ja, das ist die Zufahrt zum... Das ist die Bauruine vor Sportplatz. Du siehst die L-Steine, dass die so unmotiviert mitten auf dem Platz aufhören, also auf Platzmitte aufhören. Ja. Das hat folgende Bewandtnis. Die sollten eigentlich bis hier durchgezogen werden. Ne? Ach so. So, und dann hatte der Unternehmer die Idee, er gräbt mal ein bisschen von dem Hang ab. Und dann hat der Hang gesagt, ich geh mal runter. Komm mal hinterher. Aha. So, und dann hat der LKW-weise das, was da alles runtergefallen ist, hier auf Halde geschüttet. Aha. Das ist also auf der kompletten Platzbreite bis hier war das aufgeschüttet. Und da haben wir jetzt angefangen, das wegzufahren. Ah, so. Na, hier in den Wald. Hier so ein bisschen anzuschütten. So, aber L-Steine werden sie dann auch nicht mehr weitermachen, ne? Weil wenn sie damit anfangen, dann sind nachher da oben die Häuser auch hier unten oder was. Ja, dann hatte der Verein das Geld nicht mehr, um da weiterzumachen. Ne? So, und der Plan ist nach wie vor, die L-Steine bis hier vorne durchzuziehen. Okay. Aber dann mal mit jemandem, der was davon versteht. Ah, okay. Ne? Also so. Ja, wenn ich jetzt sehe, da oben, da ist direkt so ein Parkplatz an der Abbruchkante. Genau. Geschützt von hier so ein bisschen. Genau. Von so ein bisschen Gebüsch. Ja. Ja, das könnte eng werden. Ja. Mann, Mann, Mann. So, und jetzt hast du hier vorne auch schön. Ja. Ja, fehlt natürlich auch die Pergola, ne? Die hier. Ja. Ja, ja. So ein bisschen so vorm Haus, auch sehr, sehr schön gemacht. Keine Katzenkiste, ist wesentlich gefälliger als vorher. Ich muss mal Probe sitzen, ja, hier. Ah. Jetzt hat der Frank eine Veranda und eine Terrasse. Jetzt viel besser als ich. Und morgens... Auch noch schön hier. Morgens sitzt ist hier, man hier, jetzt hier Schatten, ne? Genau, morgens sitzt man hier, ah, und dann abends hinten, hinterm Haus. Ja, muss natürlich zwischendurch umziehen, ne? Ja, zwischendurch. Schmetterling, guck mal, ein Schmetterling. Ja. Genau. Aber nett. Und das ist ja hier eigentlich. Nett haben sie es hier. Das ist ja hier eigentlich so eine Bank, wo man das gar nicht braucht, ne? Weil man dann hier aus der Mitte so ein Tischchen rausziehen kann. Wow, alter Falter. Und dann stellst du hier das Bittermännchen drauf. Hab auch direkt gedacht, so direkt ein Fässchen. Komisch, ne? Alter. Alle denken das, ich auch. Sehr schön. Ja. Wo ist die Bank her? Die hat mir, oder nicht mir, sondern der Anja und mir, die Nachbarschaft aus unserem alten Wohnort geschenkt. Aha. Ja, also das würde mich echt mal interessieren, wo es die gibt. Die standen hier morgens vor der Tür und sagten, wir haben dir was mitgebracht oder euch was mitgebracht. Ja, die ist ja echt geil. Das war die Bank zusammen mit dem Dachziegel, wo Willkommen bei Anja und Frank draufsteht. Schön. Ja. Ja, das ist ja echt geil. Also so eine Bank. Die Katze findet es auch gut. Ich hab jetzt so ein Bedürfnisding innerlich. Ich brauche jetzt so eine Bank. So eine Bank. So eine Bank für hinterm Zwinger. Ja. So mit zum. Also wir wollten uns ja immer mal so eine Feuertonne besorgen oder so eine Feuerschale, irgendwas so in der Richtung. Also Feuertonne wäre schon besser. Ich habe dann überlegt, das wäre auch schön, wenn die ein bisschen größer wäre. Dann kannst du oben dieses Blech drauf machen, was seitlich auch so ein bisschen rüberragt. Dann machst du innen Feuer und dann wird das heiß und dann kannst du da so mit so einem Schaber oder so, weißt du, so mit Spachteln kannst du dann da drauf, weiß ich nicht, dein Ei braten oder was auch immer du da haben willst. Da kriegst du auch Fleisch. Da kannst du super, ja, ich weiß. Ja, ja. Kannst du richtig super Sachen machen. Das wäre ja schick. Das weißt du, und dann die Bank. Wenn es so ein Einsatz für das Ding hier gäbe. Das wäre auch cool. Was heißt ein Einsatz? Ja, dass du das so drauf machst, wenn du dann Feuer in der Tonne machst. Ja gut, du brauchst im Endeffekt nur eine größere Platte. Ja. So, das heißt, du besorgst dir eine VA-Platte, weil wegen dem Reinigen und so. Ja. VA-Platte, die halt was größer ist und da lässt du dir unten einfach nur drei so kleine Winkel dran schweißen, also Flacheisen dran, dann steckst du das rein. Ja. So, dann brauchst innen du nur noch so innen Teil, was da reinhängen kannst, damit du das Feuer direkt unter der Platte machen kannst oder Kohle, ne, damit das halt, wenn es runterbrennt, damit die Hitze noch gehalten wird und das ist alles. Also das, da kommt man ja dran. Ja. Ja, das hätte was. Ja, alles sehr, sehr schön hier. Aber nicht kühl, Frank. Aber du hast ja, aber ich habe gesehen, du hast ein Video gemacht. Ja. Wo du Bier im Kühlschrank tust. Das stimmt. Ist das denn wenigstens Kühlfrank? Das ist ja im Bierkühlfrank. Ach so. Das wird schon kühl sein. Ja, da können wir bei Gelegenheit mal gucken. Fassen wir mal dran. Was das so sagt, ne? Ja. Ja. Genau. Wie das ist. Ja, obwohl. Ich meine, was ist denn mit dem Durchmesser von dem kleinen, Grill? Passt der da nicht rein? Fällt der rein? Das sieht ja ziemlich eng aus, ein bisschen, ne? Das könnte gerade so. Also, das habe ich ausprobiert. Der fällt da leider durch. Gerade so, aber, ne? Das geht um Zentimeter. Genau. Aber du hast da seitlich Löcher. Ja, da könnte man so Spieße reinstecken. Nee, einfach nur. Oder Schrauben machen oder so, ne? Ist das Guss? Ja, das ist Guss. Ja, dann ist das ja ein Grillfässchen. Da fehlt, dann müsstest du hier natürlich bohren. Ja. Ja, das ist immer, also im Guss bohren ist natürlich scheiße, je nachdem, wenn du ein. Kann schief gehen. Das kann deswegen schief gehen, wenn du da. Die Frage ist, was für ein Guss? Ne? Ist das wissen wir halt nicht. Ist das sphärolithischer oder ist das der normale Grauguss? Wenn er lamellar ist, dann hast du das Problem, du hast ziemlich viel Kerbwirkung. Wenn er sphärisch ist, dann hast du halt den Graphit in Kugelform drin vorliegen. Ich meine, die haben ja auch irgendwie Löcher reingebohrt. Ja, das ja. Ja, ich muss immer mal gucken. Also ich wollte mir ja schon vor ein paar Jahren ein Schweißgerät holen. Und zwar, ich habe ja ein Schutzgasschweißgerät, normales, ne, mit Draht. Aber ich hätte gern eins, mit dem du wegschweißen kannst. Ah, okay. So, und ein Wegschweißgerät ist schon geil. Und ich habe jetzt eine Firma gefunden damals, da wollte ich immer hin, die ist auch in der Eifel. Und das war auch gar nicht so teuer und das hat den Vorteil, damit kannst du auch schneiden. Das heißt, du machst da deinen Kompressor dran und dann kannst du damit. Ach, dann wie ein Plasmaschneider kannst du mit schneiden. Das wäre natürlich geil. Also dann habe ich ein Gerät, mit dem kann ich halt Wick. Ja. Ich kann Elektrode ja. dann und so ja, habe ich mir noch nicht geholt, aber hätte ich gerne noch. Und da kann man natürlich ein paar Sachen machen, weil mit Wick kannst du dann halt auch, je nachdem wie du dich anstellst, Alu, und du kannst natürlich auch VA mitschweißen, sehr, oh ja, sehr, sehr schön. Ja, das ist ja cool. Das ist hier mit dem normalen Schutzgas, das ist nicht so dolle. Kann man auch, aber da musst du da umbauen und bla. Und so ist das halt einfach, ne? Du hast deine Wolframnadel und dann hast du halt dein VA in deinem Zusatzwerkstoff und dann kannst du das so dazugeben und du kriegst natürlich viel geilere Nähte hin, ne? Und einen geileren Sonnenbrand, je nachdem, wenn du keine Schürze anziehst. Ne? Ich kenne das ja damals noch aus der Ausbildung. Ne? Wie lustig ich dann aussah mit meinem Loch-T-Shirt. Ne? Nur mal eben die Halterung fürs Kompressorhorn gemacht. Ja. Ne? War das für. Doch, das war damals, war das die Halterung für den Kompressor vom Kompressorhorn? Ja. Den habe ich dann bei späteren Autos genommen als Halter für die Marderscheuche. Okay. Immer wieder mal umgebaut, ein paar neue Löcher reingemacht und so. Aber ja, aber das ging gut. Damals. Ach ja. Ja, den Bulli hat mir ja der Ruben da reingeschnitzt in die Tonne. Als die in der Ausbildung so einen Schweißerkurs hatten. Ja. Dann hat er die Idee gehabt, das wäre ein schönes Geburtstagsgeschenk. Und ja. Das hattest du ja erzählt. Das ist sonst, genau. Ja. Ja, ich finde das geil. Also Karin hätte ja gerne was, wahrscheinlich denke ich, mit einem Leuchtturm drauf. Ja. Müssen wir mal gucken. Also irgendwas Maritimes, vielleicht auf der einen Seite ein Leuchtturm, auf der anderen Seite ein Anker oder so. Mal gucken. Das kriegen wir schon hin. Im Endeffekt brauchst du ja nur so ein, das ist ja hier so ein, muss mal überlegen, das müsste ein 40-Liter-Fass sein, so ungefähr, ne? Ja, ich glaube, ja. So in der Kante. Ja, es wird schmaler wie ein, Ja. Ich meine, das ist 40 Fässer, Liter. Ja, die großen, das sind 200 Liter Fässer. Genau. Hat der Ruben ja auch schon mal nachgearbeitet. Und zwar hat er unten ein paar Löcherchen reingebohrt. Ja, sonst zieht er ja nicht. Damit er ein bisschen mehr Luft von unten sonst kriegt. Sonst zieht er nicht, oder genau. Überhaupt Luft kriegt. Ja, ne? Ja, gibt zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder du machst ein paar Löcher rein oder du machst einen Schieber dran. Das kannst du auch. Muss ich jetzt mal gucken, ob das reicht schon an Löchern? Ich glaube nicht. Könnte sein, ne? Erfahrungsgemäß nicht. Ja, ja. Wir hatten bei uns in der Straße immer, wenn Mainacht war und so früher, hat ein Nachbar hat sich ja dann Carport gebaut. Da kam dann immer eine Theke rein, also Anschlüsse, so hat er gehabt, nur für Wasser und Strom und bla. Und genau da gegenüber ist bei uns der Kreuzungsmittelpunkt. Das ist ja, kennst du ja bei uns, das ist ja Doppelwenderhammer. Ja, ja. Und da ist ein Gullideckel. Und auf den Gulli haben wir dann auch so ein 200-Liter-Fass gesetzt. Das war zwar ein bisschen abgesägt, also so ungefähr auf 2/3 abgesägt. Ja. Ja, und dann haben wir dann da unser Feuer gemacht. Und bei dem anderen Nachbarn in Bürgersteig, der hat da Elsteine, ist ein Rohr eingelassen, weil da kann man den Maibaum reinstellen. Ah, okay. Ne? Also die Straße ist quasi dafür vorbereitet. Und da hatten wir dann auch mal so ein neues Fass. Und da ging auch nichts. Und dann nur eben Zimmermannshammer genommen, weißt du? Und dann so zimpi, zimpi, zimpi, zimpi, zimpi, unten rum ein paar Löcher reingekloppt. Ging noch nicht so gut, dann noch ein paar und dann ging es besser. Ja. Und dann war das Thema durch. Ja, die rosten ja dann so fürchterlich, aber irgendwann geht der Lack ab. Ja. Und das, so das erste das Wegbrennen von dem ersten Lack, ne, das ist richtig bitter. Ja gut, das war ja hier nie lackiert. Ja. Das ist ja Cortenstahl. Ja. Ne, das, die, fast aus Cortenstahl? Ja, und zwar ist das so, die Firma, wo der Ruben arbeitet, die haben immer so einen Weihnachtsmarkt. Also. Und dann bestellen die diese Fässer unbehandelt aus Cortenstahl, dann machen die Azubis genau das und dann werden die da am Weihnachtsmarkt verkauft. Okay, ja, das ist natürlich vernünftiger. Ja. Normalerweise also die Fässer, die man sonst hat, das sind ja ehemalige Ölfässer oder so. Oder Lösemittel oder Emulsion oder irgend so eine Scheiße. Und die werden ja irgendwann undicht. Ne? So, und dann kannst du sie nicht mehr wiederverwenden. Das erste Feuer muss schon richtig heiß sein, finde ich. Ja, das geht aber dann auch gut. Ja. Das kannst du machen. Also wenn wir Feuer gemacht haben, dann war das Fass so ungefähr so bis auf 15 cm unten am Glühen, weil so hoch ja dann die Kohleglut stand, die dann runterfiel. Ne? Also das wird dann warm genug, da muss hier keinen Kopf machen. Aber da würde ich natürlich da noch nichts drauf grillen, ne? Weil das ist ja im ersten Moment so sehr, sehr unangenehm. Naja. Ja. Aber ja, na, ist schön. Ja, so, also Bauabnahme haben wir Bauabnahme haben wir gemacht, vorne und hinten. Und Veranda. Veranda Bank haben wir angeguckt. Genau, das mit ist ja vorne. Mit Special Edition vorne. Genau, mit Bierbank. Genau. Im Keller gibt es nichts Neues. Ah. Aber das ist schade. Ja. Weißt du, was Glück ist? Was? Dass wir keinen Stromausfall haben. Ja. So bleibt nämlich das Bierkühlfrank. Ich habe das mit dem Kühlfrank aber tatsächlich häufiger schon mal gehört. Weißt du, wie meiner heißt? Wie heißt der denn? Liebherr. Liebherr? Steht sogar drauf. Ist ja auch schön. Ja, na, man muss ja auch wissen, wie man den anspricht, ne? Ja, ja. Wenn es schon drauf steht. Ja, also es geht auch nichts über einen ansprechenden Kühlschrank. Genau. Ne? Wenn der nicht ansprechend ist und da nichts vernünftig reinpasst, dann ist das schon scheiße. Dann ist das schon blöd. Ne? Ja. Dann hält er zwar Kühlschrank, aber sieht scheiße aus. Wir haben sogar sowas im Keller stehen, ne? Das ist denn der Tiefkühlschrank. Ach so. Mhm. Cool. Und da ist das Bier nicht Kellerkühlfrank, sondern das ist dann Tiefkühlfrank. Tiefkühlfrank. Aha. Cool. Ja, in der Tat. Es ist doch warm, ne? Ja. Und wir haben Hüte auf. Und wir haben Hüte auf. Ja, wir sind ja nicht diese Scheißband Man Without Hats. Nein, nein, nein. Aber auch zum. Wir haben Hüte an. Wir haben aber auch keine schwarzen Sachen an und Hüte auf und ein Päckchen Zigaretten. Was, mein Freund? Hier, schaust du mal? Ja. 50%. Ich habe auch was Schwarzes an. Ah, siehste, auch was Schwarzes. Ja. Mhm. Aber wir tragen schwarze Anzüge. Und hier Bömmel. Schwarze haben Hüte Bömmel. Auf und ein Packung Zigaretten. Schwarze Bömmel haben wir auch. Von hinten. Von hinten. Und dann machen wir. Kommst Titelfoto? Von hinten? Nee, von hinten. Gesicht wollen wir nicht. Ach so. Ja, lass doch mal das Bild da hinten vor der Hütte machen. Das ist viel besser. Wegen Bauabnahme. Und dann setzen wir uns noch mal an die Bierbank. Und dann tun wir vielleicht soll ich da nachher Dingsi die beiden. Ausziehen? Ja, dann tust du das Dingsi raus und dann setzen wir uns daneben und dann tun wir die Flötzis drauf. Ne? Weil die sind nämlich kühlfrank. Das ist dann aber. Später. Egal. Hauptsache Bild. Oder wolltest du nicht? Dann habe ich dich falsch verstanden. Auch nicht schlimm. Willst du auch mal da reingucken? Lass mal, nee. Wir gucken dezent auf den Boden, so ein bisschen, dass die Augen wechseln. Auf den Boden? Ja, nee, nicht ganz so. Nur so leicht geneigter. So, oder beide die gleichen Beine so. Nee, die beißen. Also entweder so, das war gleich. Nee, und dann so leicht so runter gucken, dass du im Endeffekt, wenn du unter der Krempe durchguckst, die Kamera gerade so nicht siehst. Nicht zu mir, dahin. Guck auf Fraus Beine. Also. Oder auf die Schuhe. Oh je. Geh rein, das wird dir gefallen. Wir haben sogar schon angefangen mit. Nee, bitte geh nicht rein. Das ist wie Sauna. Mhm. Ne? Bisschen was ist schon eingeräumt. Habe ich gestern noch hier so eine. Habe ich gestern noch hier so eine Dingsies gebaut, mal eben schnell aus Restholz. Mhm. Wer fährt denn mit dem BMX? Das gehört dem Netz. Mit Holz von einer Resterampe. Genau. Aber die haben eine richtig geile Bank. Anja und Frank haben eine Bank. Und die ist supi. Weißt du warum? Das zeigt er dir gleich. Das ist aber keine Kühlbank. Nee. Obwohl, wenn es lang genug draufsteht, ist es Kühlfrank. Ist ja Bild? Warm. Hast du noch ein Bild? Ja, wir brauchen noch das Bild vorne. Ach mit so. Der Kühlbank. Mit der hat man doch überlegt, dass sie uns auch mal da fotografiert, so wie wir da sitzen, mit dem Auszug. Soll ich noch Getränk holen? Ja, am besten kühles. Frank. Guck mal, das ist nämlich so eine möchte ich für hinterm Zwinger. Kannst du entweder ein Fässchen draufstellen oder andere Getränke. Ein Daiquiri de Kiri. Ne, dann kann man sich jetzt hier so hinsetzen. So mit Getränkes. Ach, mir ist noch und so Siesta früh machen. Getränk. Moment. Ist schon schief, ne? Hast du wieder so ein 45-Grad-Bild gemacht, oder? Und ich hoffe, der Balken geht nicht so mitten durch die Augen. Das wäre ja auch witzig. Ja. So. Ja, dann können wir zwischendurch mal ausmachen. Verabschieden wir uns und machen die Gerätschaften aus. Ja, aber nur kurzzeitig. Weil nachher wird es ja nochmal kühlfrank, oder? Bestimmt. Ja, dann. Bis gleich. Tja, so eine Bierbank bietet Möglichkeiten. Oder eine Feuertonne. Oder eine ausrangierte Waschtrommel. Da stellt man dann die Gussschale eines ausrangierten Grillfässchens rein und ein Grillrost drauf. Und dann könnte man grillen. Würstchen, Tofu, Hähnchen, Seitan, Dachhasen oder Alpakas. Was halt gerade da ist. Theoretisch. Praktisch aber nicht, denn was noch fehlt, ist Glut. Oder ein Rohrring mit Düsen nebst angeflanschter Gasflasche. Beim Frank kommt die Hitze jedoch weder aus dem Gas, der Kohle noch dem Brikett, sondern aus dem puren, unbehandelten Holz höchst selbst. Dazu schichtet er getrocknetes Scheitholz in Form eines Kamins in der Waschtrommel und der doppelten Höhe darüber hinaus. Dann zündet er es an. Meter hoch lodern Flammen, Rauch und Qualm gen Himmel. Wald in der Größe des halben Hambis fällt dem Flammeninferno der Waschtrommel zum Opfer. Fordernd saugt der Feuersturm den umgebenden Sauerstoff durch die pfeifenden Löcher der Waschtrommel, bis plötzlich und unerwartet die Flammensäule in sich zusammenfällt. Zurück bleibt gut 10 cm hohe Glut in der Waschtrommel. Optimale Voraussetzungen, weshalb Frank ein Grillrost auf der Waschtrommel platziert und grillt. Würstchen, Tofu, Hähnchen, Seitan, Dachhasen oder Alpakas, was halt gerade da ist. Und während das Grillgut vor sich hinschmurgelt, auf dem Rost oder im Pfännchen völlig egal, kredenzt er ein helles aus dem Eisschrank. Herrlich kühl, Frank. Ja, es ist etwas wärmer geworden in der letzten Stunde. Die Umgebung, nicht das Bier. Die sanfte Brise des Feuersturms ist stehender Hitze aus der Waschgrilltrommel gewichen, die durch jedes Löchlein strahlt. Aus allen Poren rinnt der Schweiß in steten Strömen, obwohl die Sonne sich bereits hinter dem oberbergischen Oberbergrücken dem Untergang neigt. Brandgeruch vermischt sich mit dem würzigen Odor diverser polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe, der den Speichelfluss im Munde anregt. Und sabbernd harren wir der Köstlichkeiten, die bald heiß gebräunt vom Grillrost über die Teller in unsere Mägen wandern werden. Ja, und nach dem Grillen verbrennt Frank dann nach und nach den Rest vom Wald und am Ende sind alle satt, die Männer zudem angetüdelt und zur Freude der Frauen zudem stinkend wie Feuerwehrmänner nach dem Waldbrand. Wenn einem so viel Gutes widerfährt, das ist schon ein Konserventhema wert. Apropos Konserve. Es besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass ich übernächste Woche Konserve 200 veröffentliche. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Das Thema steht, die Konserve ist quasi fertig und eigentlich müsste ich sie nur noch etikettieren und ins Regal stellen. Und damit ist uneigentlich auch schon klar, welches brandheiße Thema mit keinem Wort vorkommen wird. Brandheiß deshalb, weil die Ereignisse unter Umständen möglicherweise vielleicht zwar erst in naher Zukunft passieren, am Erscheinungsdatum aber bereits passiert sein werden, sofern sie tatsächlich passiert sind. Klingt komisch, ist aber so. Allerdings besteht die Absicht, darüber zu einem späteren Zeitpunkt in einer Sonderkonserve zu berichten, sofern es sich darüber zu berichten lohnt. Denn das weiß man im Vorfeld ja immer nicht. Und mit dieser Bombenaussicht endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 198 vom 15.08.2024. Ich danke fürs Zuhören, Frank fürs Mitmachen und Bewirten, Anja auch. Meine Frau für die Fotos, bleibt gesund und uns gewogen.